Erster, das Wort des Herrn kam zu mir. Zweiter, Menschensohn, erzähle ein Rätsel und ein Gleichnis für das Volk Israel. Dritter, sage, so spricht der Herr, ein großer Adler kam zum Libanon. Er hatte große Flügel und bunte Federn. Er nahm die Spitze einer Zeder weg. Vierter, er riss die obersten Zweige ab. Er brachte sie in ein Land der Händler. Er pflanzte sie in eine Stadt der Kaufleute. Fünfter, dann nahm er eine Pflanze vom Boden. Er setzte sie in ein Feld mit viel Wasser. Sie war wie ein Weidenbaum. Sechster, die Pflanze wuchs und wurde ein Weinstock. Er wuchs niedrig am Boden. Seine Ranken und Wurzeln blieben bei ihm. Der Weinstock bekam Äste und Zweige. Siebter, ein anderer großer Adler kam. Er hatte große Flügel und starke Federn. Der Weinstock bog seine Wurzeln zu ihm. Er streckte seine Äste aus. Er wollte, dass der Adler ihn tränkt, nicht das Beet. Achter, der Weinstock war auf gutem Boden gepflanzt. Er hatte viel Wasser. Er sollte Zweige und Früchte tragen. Er sollte ein schöner Weinstock werden. Neunter, sage, so spricht der Herr, wird es gut gehen? Der Adler wird seine Wurzeln ausreißen. Er wird seine Früchte abschneiden. Alle Blätter werden verdorren. Man braucht nicht viel Kraft, um ihn zu entfernen. Zehnter, der Weinstock ist gepflanzt. Wird es gut gehen? Wenn der Ostwind kommt, wird er verdorren. Er wird auf dem Beet verdorren, wo er gepflanzt ist. Elfter, das Wort des Herrn kam wieder zu mir. Zwölfter, sage zum Volk, das nicht hören will, versteht ihr das nicht? Der König von Babel kam nach Jerusalem. Er nahm den König und die wichtigen Leute mit. Er brachte sie nach Babel. Dreizehnter, der König von Babel nahm einen Mann aus der Königsfamilie. Er machte einen Vertrag mit ihm. Der Mann musste einen Eid schwören. Die wichtigen Leute des Landes nahm er mit. Vierzehnter, so sollte die Macht des Königs klein bleiben. Er sollte nicht wieder stark werden. Der König sollte den Vertrag halten. Der Vertrag sollte gültig bleiben. Fünfzehnter, aber der König wurde untreu. Er schickte Boten nach Ägypten. Er wollte Pferde und Soldaten haben. Wird das gut gehen? Wird er entkommen, nachdem er den Vertrag brach? Sechzehnter, der Herr sagt, so wahr ich lebe. Der König von Babel machte ihn zum König. Aber dieser König brach seinen Eid und den Vertrag. Er wird in Babel sterben. Siebzehnter, der Pharao wird ihm nicht helfen. Er wird nicht mit vielen Soldaten kämpfen. Man wird Mauern bauen und Türme errichten. Viele Menschen werden sterben. Achtzehnter, der König brach seinen Eid. Er gab sein Wort, aber er tat es nicht. Er wird nicht entkommen. Neunzehnter, darum spricht der Herr, so wahr ich lebe. Der König schwor einen Eid bei mir. Er brach diesen Eid und den Vertrag. Ich werde ihn dafür bestrafen. Zwanzigster, ich werde ein Netz über ihn legen. Er wird sich darin fangen. Ich werde ihn nach Babel bringen. Dort werde ich ihn richten, weil er mir untreu war. 21. Alle seine besten Soldaten werden im Kampf sterben. Die anderen werden in alle Richtungen zerstreut. Dann werdet ihr wissen, dass ich, der Herr, es gesagt habe. 22. So spricht der Herr, ich werde etwas von der hohen Zeder nehmen. Ich werde einen jungen Zweig abpflücken. Ich werde ihn auf einen hohen Berg pflanzen. 23. Ich werde ihn auf Israels höchsten Berg pflanzen. Er wird Zweige und Früchte tragen. Er wird eine große Zeder werden. Viele Vögel werden in seinem Schatten wohnen. 24. Alle Bäume im Feld werden wissen, ich, der Herr, mache hohe Bäume klein. Ich mache kleine Bäume groß. Ich lasse grüne Bäume verdorren. Ich lasse dürre Bäume blühen. Ich, der Herr, habe es gesagt und getan.